schaut zum Fenster raus, Mutter Togukin. Lacht die Sonne uns alle aus, ist denn das mein Wien? Mädchen in dein weißes Kleid mit dem blauen Band. Kinder, es ist höchste Zeit, fahr mal heut aufs Land. Heut greif ich ins Portemonnaie, dass mein Wien nie wieder seh. Im Prater blühen wieder die Bäume, in Sievering grün schon der Wein. Da kommen die seligen Träume, es muss wieder Frühlingszeit sein. Im Prater blühen wieder die Bäume, es leuchtet dir duftendes Grün. Drum kiss, nur kiss, nicht säume, denn Frühling ist wieder in mir. Laut die Abendglocke klingt durch das Lüftel fein, sind wir schon in Sievering, vor uns steht der Wein. Windlich flackert hin und her, langsam wird schon kalt. Mutter, bitte, ich fleh nicht mehr, schau mir, wer heut eut. Guck da auf die Lichter hin, was da blinkt, das ist mein dir duftendes Grün.